Im Radio erfahren Sie vom Kinderflohmarkt. Was kann man dort unter anderem kaufen? Das Bayerische Rote Kreuz veranstaltet auch dieses Jahr wieder einen Kinderflohmarkt. Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, elektronische Spiele und vieles mehr, neu oder gebraucht, werden zu Schleuderpreisen angeboten. Eine Kindercocktailbar erwartet Sie mit Erfrischungsgetränken und Eis. Am Samstag, den 15. Mai von 8 Uhr bis 16 Uhr erwarten wir Sie in Halle B auf dem Gelände des Arnulfparkes an der Hackerbrücke. Sie hören jetzt den Text noch einmal.